hier melden sich Bölle, Michael, Claudia und Bohne. Kennt ihr unsere neuen Abenteuer schon? Nein, noch nicht? Na dann aber ab wie Bohne. Entsetzlich. Was ist passiert, Jochen? Old Man, diese Matheaufgabe, könntest du mir nicht helfen? Tut mir leid, Sohn, ich muss weg. Zapfsäulenreparatur in Hochbach. Dann hole ich in der Zentrale die neuen Werkstattwagen ab, das weißt du doch. Nie hast du Zeit für mich. Als Mutter noch lebte, entschuldige, Vater. Hast ja recht, Bömmel. Manchmal ist es ein bisschen viel für uns zwei Männer, was? Aber heute Abend gibt's ein erstklassiges Grillfest bei Familie Jeitz. Ich habe alles eingekauft. Bring alle Freunde mit und, wenn sie mögen, auch ihre Eltern. Und wegen Mathe, weißt du, da frage am besten Michael. Old Man, du bist klasse. Dann also 7:30 Grillfest bei uns im Garten. Gute Fahrt. Funk Fuchs 1 an alle Füchse. Hört ihr mich? Kommen! Fuchs 2 an Fuchs 1. Höre dich gut. Was ist los? Fuchs 1 sucht Fuchs 3 für die Matheaufgaben. Wo ist Michael? Fuchs 2 an Fuchs 1. Meine Schwester hat ihn auch gesucht und inzwischen gefunden. Die beiden hocken zusammen und tratschen. Fuchs 2, kannst du Michael denn nicht ans Funksprechgerät holen? Over. Fuchs 1 von Fuchs 2. Komm lieber rüber zu uns. Claudia ist sicher sauer, wenn ich Michael jetzt weghole. Roger. Fuchs 1 kommt sofort zu Fuchs 2, 3 und 4. Cheerio. Trotz seiner Leibesfülle ist Bömmel erstaunlich fix. Im Nu hat er das Haus verschlossen und sein Rad aus der Garage geholt. Mit ziemlichem Tempo saust er um die Ecke. Der Brinksitzer Weg, in dem die Geschwister Bohne und Delphin wohnen, eigentlich heißen sie ja Dieter und Claudia, liegt in der gleichen Siedlung wie der Bungalow von Vater und Sohn Jeitz. Plötzlich muss Bömmel scharf bremsen. Au! Au! Ich... Du meine Güte, du hattest ja ein schönes Tempo mit deinen Rollschuhen drauf. Hast du dir wehgetan? Sind die Rollschuhe heil? Warum stehst du nicht auf? Weine bloß nicht. Ich helfe dir. Ich wollte nicht so schnell fahren, aber es geht hier ein bisschen hinunter und da... Ist ja nochmal gut gegangen. Komm hoch. Geht es? Ja, danke. Aber mein Knie ist ein bisschen kaputt. Man muss es behandeln und zukleben. Das macht meine Mutter. Sie ist Krankenschwester. Aber jetzt hat sie Dienst. Dann komm mit zu Beckers. Da will ich gerade hin. Sie wohnt da drüben. Aber ich kann doch nicht einfach mitgehen. Ich kenne Direktor Becker nur von der Schule. Komm nur mit. Sie sind sehr nett. Ich bin übrigens Jochen Jeitz. Meine Freundin nennt mich Bömmel, weil ich so rund bin. Ein Bömmel ist so ein Klöppel in einer Glocke, weißt du? Ich bin nicht ziemlich rund. Ich bin in so kam. Das heißt, feines, braves Mädchen. Das ist aber hübsch. Sehr brav warst du nicht in Zug, als du hier so herumgerast bist. Und auch noch auf der falschen Straßenseite. Das stimmt nicht. Du hast die Kurve geschnitten und hier sind noch deine Reifenspuren. Nun wollen wir aber lieber erst mal dein Knie verpflastern. Hier sind wir. Delphine und Bohne sind mit Michael im Garten. Michael und Bohne sind in der 9. Klasse. Claudia und ich in der 8. Und du? Ich bin in der 7. Aber erst seit 2 Wochen. Wir... Das erzähl am besten gleich, wenn die anderen dabei sind. Du wirst ihnen auch gefallen. Hallo, Funkfüchse. Hallo. Hallo. Dies ist Inzug. Die habe ich eben überradelt. Wir müssen ihr Knie verpflastern. Inzug, das ist Dieter Becker. Der heißt Bohne, weil er so lang und dünn ist. Sein Igelhaarschnitt hat was mit Windschlüpfigkeit zu tun. Wie bitte? Das hübsche Mädchen mit den goldenen Haaren ist unser Delfin. Beste Schwimmerin, Schwester von Bohne. Der mit der Intelligenzmaschine auf der Nase ist Michael Dummer. Matheass und schrecklich klug. Er macht mir gleich meine Hausaufgaben. Wie bitte? Bömmel, du bist ja so aufgedreht. Guten Tag, Inzug. Ich hab dich schon auf dem Schulhof gesehen. Du bist in derselben Klasse wie Chariklia, nicht? Ich hole gleich Jod und ein Pflaster. So machst du die Bekanntschaft eines hübschen Mädchens, Bömmel? Merkwürdig. Ich konnte nichts dafür, aber jetzt freut's mich. Wie bitte? Wunder dich nicht. Die sprechen manchmal so merkwürdig. Daran wirst du dich gewöhnen. Hier ist ein Pflaster. Erzähl mal was von dir. Wir haben dich vorher nie gesehen. Wohnst du hier? Wir haben schon 6 Jahre in der Stadt gewohnt. Aber meine Mutter hat jetzt im Krankenhaus drüben eine gute Stelle bekommen. Sie ist Schwester, wisst ihr? Und drüben im Birkenweg konnten wir eine schöne kleine Wohnung bekommen. Mein Vater ist schon vor vielen Jahren gestorben. Seit wir hier sind, ist meine Mutter nicht mehr so traurig. Aber sie vermisst meinen Vater sehr. Mein Vater hat sich auch nicht dran gewöhnen können, dass meine Mutter nicht mehr da ist. Schön, dass ihr so in der Nähe wohnt. Dann kannst du ja jetzt immer mit uns zusammen im Bus zur Schule fahren. Wirklich? Bis jetzt hat mich meine Mutter immer zur Schule gebracht, ehe sie zum Dienst ging. Sie wird sich auch sehr freuen. Kemal fährt auch immer mit uns. Er wohnt drüben im langen Lulatsch, dem hässlichen Hochhaus. Er ist unser türkischer Freund und hat schon allerlei mit uns erlebt. Einmal haben wir zum Beispiel... Funkfüchse, hier ist was für euch. Auf Wiedersehen und vielen Dank, Claudia. Wen haben wir denn da? Ich bin Koreanerin und gehe in die Schule, die ihrem Mann gehört. Ich meine... Oh, wie nett, endlich noch ein Mädchen zwischen all den Jungen zu sehen. Möchtest du nicht auch ein paar Waffelherzen mit Sahne und Himbeeren mit uns essen? Vielen Dank, aber meine Mutter würde sagen, dass ich mich aufdränge. Das darf man nicht. Waffelherzen, Sahne, Himbeeren. In Zug ist ein Unglücksraber aus Fernost. Bömmel hat sie eben angefahren und ich habe ihr Knie mit Jod und Pflaster behandelt. Bleib doch hier ins Zoo, wenn meine Mutter dich einlädt. Natürlich. Dann setzt euch mal an den Tisch. Sie sind zwar nicht so hübsch wie unser Unglücksrabe, aber dafür dreimal so hungrig. Sie und Oldman, ich meine mein Vater, sind die besten Köche, die ich kenne. Dein Vater übertrifft mich bei Weitem. Er ist ja auch weit gereist und hat die Speisen der verschiedensten Länder gekostet und gekocht. Und heute Abend sind alle zum großen Grillfest eingeladen. Funkfüchse und Fuchseltern. Gleich werde ich Oldman über Funk mitteilen, dass auch Inzog und ihre Mutter mitkommen. Das wird ihn freuen. Ich glaube, in Südkorea ist er auch schon gewesen. Aber ich glaube nicht, dass meine Mutter... Ich meine, in der Stadt haben wir nach vielen Jahren die Nachbarn noch nicht gekannt. Meine Mutter wird denken... Und man wird sie heute Nachmittag anrufen und sie formvollendet einladen. Wenn du gehen musst, Inzog, ich bringe dich nach Hause. Ich muss mich eilen, es ist schon spät. Ich sollte das Essen vorbereiten. Meine Mutter kommt gleich vom Dienst. Ich werde dich entschuldigen bei deiner Mutter. Schließlich haben wir dich doch eingeladen. Welchen Weg nimmt sie denn vom Krankenhaus? Sie geht durchs Wäldchen. Dann kommt sie direkt auf dem Dorfplatz heraus. Auf Wiedersehen, Frau Becker. Ich danke Ihnen für die schönen Waffeln. Auf Wiedersehen, Delfin, Bohne, Bömmel. So komische Namen. Und alle zusammen sind wie die Funkfüchse. Komm ins Zug und vergiss die Rollschuhe nicht. Claudia ist ein bisschen betrübt über Michaels Begeisterung für die neue Freundin. Der geht mit der zierlichen Koreanerin in Richtung Dorfplatz. Es ist sehr ruhig an diesem schönen Sommernachmittag und die beiden plaudern vergnügt miteinander, als ob sie sich schon lange kennen. Du musst mir viel von deiner Heimat erzählen, Inzog. Selbst wenn du schon 6 Jahre in Deutschland bist, hast du doch sicher noch... Mutter, das war meine Mutter. Warte hier, ich sehe nach. Mutter, Mutter, ich komme. Was ist? Mutter, wo bist du? Oh, da bist du ja. Was ist passiert? Man hat mich überfallen. Hier auf dem Weg. 2 Burschen haben mir die Handtasche fortgenommen. Sie sind fortgelaufen. Ich glaube, ein großer Junge mit einer Brille ist ihnen nachgelaufen. Das war bestimmt Michael. Ich habe ihn vorhin kennengelernt, auch seine Freunde. Ein ganz blondes Mädchen gehört auch dazu. Sie waren so freundlich zu mir. Und ich durfte mit zu ihnen ins Haus gehen und herrliche Waffeln essen. Jeden Morgen soll ich jetzt mit ihnen im Bus zur Schule fahren. Dann brauchst du nicht mehr mit mir dorthin. Was war in deiner Tasche? Ach, nicht viel. Aber die Bilder. Papas Bilder? Die Bilder von meinem Papa? Na, du weißt doch, dass ich sie immer bei mir habe. Ach, Frau Kamm, die Bilder bekommen Sie doch bestimmt wieder. Solche Burschen haben es meist nur auf Geld abgesehen. Bist du Michael? Du siehst ja schlimm aus. Was ist dir passiert? Ja, ich bin Michael Dummer, genannt Michael. Guten Tag, Frau Kamm. Ich bin nämlich hinter dem einen Kerl hergewetzt und hatte ihn schon am Schlawittchen und auch die Handtasche. Aber da hat er mir die Brille von der Nase geschlagen und mir ein riesen Ding verpasst, weil ich mich nicht mehr wehren konnte. Ich konnte ihn erst noch festhalten. Hier, diesen Fetzen habe ich mir aus dem Anorak gerissen. Darunter trug er ein T-Shirt mit der Aufschrift Mamas Liebling. Ich verstehe zwar nicht alles, was du sagst, aber du musst jetzt erst einmal behandelt werden, sonst bekommst du eine furchtbar dicke Nase. Ich bin nämlich Krankenschwester. Das habe ich Michael und den anderen schon erzählt. Sie waren so nett zu mir. Wie schön, kleine Tochter. Übrigens hatte der Bursche, der mich angefallen hat, ein Bild auf den Arm gemalt. So eine bunte Schlange. Aha, also tätowiert ist er. Und als er mir entwischt ist und ich meine Brille wieder auf hatte, konnte ich sehen, dass er in einer Ente davonfuhr. Die war so bunt angemalt wie... Wie ein Paradiesvogel? Genau. Nun wissen wir doch schon eine Menge von dem Burschen. So eine bunte Ente müsste man noch wiederfinden können. Hilfe, du Winzling. Willst du mich auffressen? Ist ja gut. Das ist Goliath, mein geliebter Goliath. Er freut sich immer so, wenn ich wiederkomme. Du bist ja ein schöner Goliath. Klein von Statur, aber groß an Herz und Verstand. Die freundliche Koreanerin mit der sanften Stimme gefällt Michael sehr. Hilfsbereit versorgt sie seine geschundene Nase mit einer kühlen Kompresse. Aber Michael ist ungeduldig. Er will die Spur der Handtaschenräuber nicht verlieren. Sobald wie möglich verabschiedet er sich von Frau Kam und In-Sook und eilt zu seinen Freunden zurück. In kurzen Worten erzählt er, was vorgefallen ist und bittet sie um ihre Mithilfe. Natürlich sind die Funkfüchse sofort bereit. Nur muss Bömmel noch Funkkontakt mit seinem Vater aufnehmen, damit er nicht vergisst, Frau Kam und In-Sook persönlich zum Grillfest einzuladen. Dann fahren sie mit den Rädern durch das Wäldchen, in dem der Überfall passiert ist. Anschließend geht es zu dem Platz, wo Michael mit Mamas Liebling ins Handgemenge geraten ist und von wo aus der Kerl mit seiner bunten Ente gestartet ist. Bömmel, großer Fährtensucher, jetzt zeig deine Kunst. Wie gut, dass es gestern geregnet hat. Diese Reifenspuren hier müssten es sein. Lasst mich sehen. Von da muss er gekommen sein, denn diese Spuren hier sind frischer. Also müssen wir in diese Richtung. Auf die Drahtesel also und Bömmel hinterher. Ja, lasst mich voranfahren. Wir dürfen die Spur nicht zerstören. Sehr gut, klar zu erkennen. Da hinten die Scheune. Absitzen. Ich schlage vor, dass Michael hier bleibt. Ihn kennen die Kerle. Und falls sie in der Scheune stecken, ist es nicht nötig, dass sie sich ertappt fühlen. Claudia bleibt auch hier. Mhm. Haltet die Handgocken bereit und warnt uns, wenn Gefahr droht. Auch wir werden euch regelmäßig melden, was anliegt. Klar? Klar. Okay. Dort. Abdrücke von Tennisschuhen. Und da. Moment mal. Wo willst du hin? Im Gebüsch. Bilder. Schau mal, das ist doch In-Sook, in klein, an der Hand eines Mannes. Der Vater. An alle Füchse, sofort melden, es ist dringend. Fuchs 2 und Fuchs 3, hier bin ich, kommen. Die bunte Ente ist auf einen Weg eingebogen, fährt in eure Richtung. Ihr müsst sie gleich sehen, Vorsicht, kommen. Fuchs 2 und Fuchs 3, danke, wir haben übrigens Erfolg gehabt und die Bilder von Frau Kahn. Natürlich. Was Sie hier sehen, Damen und Herren, ist das stets gut gepflegt gewesen und sehr geliebte Fahrrad von Dieter Becker, genannt Bohne. Oh, was haben die Kerle aus meinem schönen Rad gemacht, wenn ich die erwische? Einfach mit der Ente drüber gefahren sind die. Mit Absicht, hin ist das Rad, total hin. Die haben also gemerkt, dass wir auf der Spur sind. Bande. Na, schnell können sie auf dem Waldweg nicht fahren. Ich fahre hinterher. Michael, nimm du die Abkürzung nach Osten. Vielleicht kannst du sie da sichten und verfolgen, damit wir wissen, wo das Nest der Ente mit dem miesen Inhalt ist. Ich bleibe bei Bohne. Zusammen können wir das armselige Wrack besser transportieren. Da die bunte Ente schon ein bisschen schwach auf der Brust ist, können ihr die Jungen mit den Rädern folgen. Zuerst quält sich Bömmel auf dem ansteigenden Waldweg redlich ab. Dann nimmt Michael die Verfolgung auf. Fuchs 3 an alle Füchse, folgt bitte dem Weg, den wir immer nehmen, wenn wir zum Schwimmbad fahren. Bei der großen Eiche nach links, dann etwa 800 Meter weiter. Rechts liegt dann ein Gasthaus. Ich warte neben den großen Linden. Kommen! Funkfuchs 1 und Fuchs 3, alles verstanden. Over. Funkfuchs 2 und Fuchs 4 haben verstanden. Ich lasse meinen armen Drahtesel hier. Claudia und ich fahren auf ihrem Rad. Cheerio. Fuchs 3 und alle Füchse. Ich weiß genau, dass die Kerle hier im Gasthaus sind. Bitte ruft bei der Polizei an. Etwa 1500 Meter von hier ist eine Telefonzelle. Funkfuchs 2 und alle Füchse. Das übernehme ich. Die Spur der Ente kann die Polizei bestimmt verfolgen. Und dann bekomme ich auch hoffentlich mein Rad ersetzt. Funkfuchs 4 an alle Füchse. Michael hat ja auch den Fetzen in der Tasche, den er dem Burschen abgerissen hat. Da nichts wie los. Schließlich beginnt das Grillfest in nur 100 Minuten. Ende. Was haben wir der Polizei alles zu bieten? Bunte Ente, Mamas Liebling, tätowierte Arm mit Schlange, den Stofffetzen. Vielleicht sind auf den geklauten Bildern gar Fingerabdrücke? Puh, das war anstrengend. Ist die Polizei schon da? Der Hauptwachtmeister bietet sich Ruhe aus. und lässt Michael berichten, was Mamas Liebling und Genosse inzwischen auf dem Kerbholz haben. Das habt ihr alles sehr gut gemacht, finde ich. Lasst uns reingehen und uns die Vögel ansehen. Kommt mit. Meine beiden Kollegen können ein Auge auf eure Räder haben, während sie die bunte Ente am Wegfliegen hindern. Meine Güte, ist hier ein Mief. Seht ihr die beiden? Dort am Tisch, mit der Tussi. Da, der mit dem schönen T-Shirt ist der eine, der Handtaschendieb. Ihren Ausweis bitte. Oh, bin nicht dabei. Sie werden beschuldigt, einer Dame die Handtasche gestohlen zu haben. Wenn Sie keinen Ausweis haben, muss ich Sie zur Feststellung der Personalien auf die Wache mitnehmen. Bist narrisch geworden. Sehen Sie sich das an, Herr Hauptwachtmeister. Dieser Stoffhetzen, den ich gestern dem Handtaschenräuber aus der Jacke gerissen habe, passt genau auf dieses Loch hier. Gut. Und Sie werden beschuldigt, auf einem Waldweg ein Fahrrad mehrere Male mit dem Auto überrollt zu haben. Ich heiße Herbert Axt, falls es interessiert. Hier ist mein Führerschein und überhaupt... Sie kommen bitte beide mit. Die junge Dame hier hat ausgesagt, dass Sie erst seit 10 Minuten hier sind. Über Ihren Aufenthalt in den letzten Stunden müssen Sie uns schon noch Auskunft geben. Auch darüber, wie die frischen Kratzer an Ihren Citroën kommen. Können wir Frau Kahm Ihre Tasche mit den Bildern schon zurückgeben? Leider nein. Wir müssen erst die Spuren sichern. Kommt mit der Dame bitte mit aufs Präsidium. Das kennen wir schon, Herr Hauptwachtmeister. Wir waren schon öfter als Zeugen bei Ihnen. Richtig, ich erinnere mich. Da war doch so eine Gaunerei in der alten Zeche. Und ein Ding mit Burschen, die sich an fremden Autos zu schaffen machten. Wir Funkfüchse schlittern manchmal in solche Situationen hinein, wo man als anständiger Mensch einfach eingreifen muss. Heute seid ihr dann also an Mitglieder des Schnauferclubs geraten. Lauter Entenbesitzer sind das. Und bestimmt sind die meisten absolut in Ordnung. Auf Wiedersehen dann im Präsidium. Bis morgen. Tschüss. Bis morgen. Um 7:30 rumort Vater Jeitz, genannt Old Man, noch in der Küche. Bömmel steht schon am Gartentor und tritt ungeduldig von einem Fuß auf den anderen. Das große Feuer knistert und die Gerüche von schmorgelndem Fleisch und gerösteten Zwiebeln ziehen durch die Luft. Hallo Bömmel, alle Bäckers melden sich zur Stelle. Guten Tag, Frau Bäcker. Guten Tag, Herr Direktor. Tag, Bohne. Ich laufe in die Küche, vielleicht kann ich was helfen. Sieh mal an, was ich für eine hilfsbereite Tochter habe. Ich wünschte mir... Ach Mutter, lass sie doch. Bei Old Man Yates macht es eben besonderen Spaß zu helfen. Er ist immer so nett zu uns und schließlich müssen er und Bömmel ja auch ohne so etwas wie du es bist auskommen, oder? Na schon gut, mein Sohn. War nicht so gemeint. Gehen Sie bitte auf die Terrasse. Immer dem guten Geruch nach, wo nur Michael bleibt. Sollte er etwa mit dem kleineren Pechvogel aus Fernost zu tun haben? Sie ist wirklich zu niedlich. Aber Entzug ist zu klein für dich. Vielmehr bist du zu lang für sie. Ihr seid kein schönes Paar. Und du bist zu dick für sie. Also bleib nur Michael. Lass das nicht deine Schwester hören. Sie hat die älteren Rechte. Da kommen die beiden fernöstlichen Damen. Stimmt es, dass ihr die Tasche und die Bilder gefunden habt? Guten Tag. Und vielen Dank für die freundliche Einladung. Du bist sicher Bohne. Oh nein, ich heiße Jochen und werde Bömmel genannt, weil ich angeblich aussehe wie ein Glockenbömmel. Bohne heißt mein Freund Dieter hier, weil er so lang und dünn wie eine Bohne ist. Kommen Sie doch herein. Mein Vater und die Eltern von Claudia und Bohne erwarten Sie schon. Mein Vater war übrigens schon einmal in Südkorea. Tatsächlich? Wie schön. Guten Tag, Michael. Ich weiß, wie man einen hilfreichen Mann nennt, der Frauen beschützt. Einen Ritter. Du bist mein Ritter gewesen. Oh, ich... Ritter Michael Dummer mit der Nickelbrille. Claudia. Bömmel, ist das eine schöne Frau, was? Ja, nun aber herzlich willkommen. Besonders grüße ich unsere neuen Bekannten aus Busan. Wir wünschen Ihnen eine schöne Zeit hier in unserer Papageiensiedlung. Hoffentlich haben Ihre Ritter keine Veranlassung mehr, Sie zu beschützen, liebe Frau Kahm. Inzok, dir wünsche ich viel Freude an der Schule, die unter der Führung unseres verehrten Herrn Bäcker für unsere Kinder wahrhaftig keine Last ist. Jedenfalls nicht immer. Benimm dich so, ja? So, und nun viel Spaß an Lammkoteletts, Würstchen und Schaschlik. Bedienen Sie sich bitte, ja? Jochen, gieß bitte ein, du weißt ja bestimmt. Lecker. Sie waren schon in Südkorea, Herr Jeitz? Wo denn? Tja, ganz in der Nähe von deiner Heimat, Busan. Das ist schon 12 Jahre her. Damals habe ich als Röhrenschweißer gearbeitet. Wir bauten eine Pipeline für Erdöl. An Sonntagen fuhren wir nach Busan und haben uns amüsiert. Denkt die Mutter, gerade als ich ein Baby war, ist Herr Jeitz in unserer Heimat gewesen. Haben Sie auch Reiswein probiert? Ach, einmal ein bisschen zu viel. Das war nicht gut. Unser Dolmetscher hat uns dazu überredet. Er sprach übrigens sehr gut Englisch und außerdem das im Lande übliche Hangul. Mutter, Herr Jeitz weiß, dass unsere Sprache Hangul heißt. Hangul hat 24 phonetische Symbole. Woher weißt du denn das wieder? Man informiert sich eben. Euch interessiert es doch nicht, was es mit Hangul, dem legendären Begründer des Reiches Joseon, auf sich hat. Joseon heißt übrigens Land der Morgenfrische. Es wurde 2333 vor Christus errichtet. Das zweite koreanische Herrscherhaus wurde von Kitscha gegründet, der aus dem China der Shang-Dynastie einwanderte und Ahnherr dieses Herrscherhauses wurde. Das ist ja interessant, was du alles weißt. Habt ihr das in der Schule gelernt? Toll, du bist doch ein kluges Haus, Michael. Oh, wie schön, dass jemand hier etwas über meine Heimat weiß. Michael, du hast mir eine große Freude gemacht. Die meisten Menschen hier wissen noch nicht einmal, wo Korea liegt. Das ist auch kein Wunder. Das ist ja so weit weg. Schon gut. Delphine, du kannst dafür besser schwimmen. Nein, Frau Becker, das hatten wir noch nicht in der Schule. Frau Kam, ich möchte noch viel mehr wissen über Südkorea. In-Sook, du solltest vor unseren Klassen irgendwann einmal über Busan sprechen. Ich helfe dir gern dabei. Aber jetzt sind wir hier und wie ich Herrn Jeitz kenne, hat er noch einen Trumpf im Ärmel oder im Backofen. Dass ich das vergessen konnte. Hey, Claudia, hilfst du mir? Seht euch das an. Oh, wie schön. Dein Vater ist ein Zauberkünstler, Jochen. Das sieht aber schön aus. Was ist denn das? Oh, toll. Es handelt sich um einen Ananaspudding. Das Rezept ist aus Neuseeland. Ich habe ihn gemacht aus frischer Ananas, Orangenkonfitüre, Passionsfrüchten und Sahne. Wer das nicht mag, für den gibt es etwas Australisches. Äpfel, Vanilleeis, Sanddornsirup, Zitrone, Wein und Sahne. Lecker. Oh Mann, Old Man. Wenn ich natürlich rechtzeitig vom Besuch unserer koreanischen Gäste erfahren hätte, dann essen wir jetzt Pfirsich-Tangerinen-Soufflé. Schmeckt aber wirklich gut, muss ich schon sagen. Seht euch unseren kugelrunden Bömmel an. Es ist der Mensch, es frisst das Pferd. Aber heute ist es gerade umgekehrt. Jochen. Was war das? Hey, was ist denn da los? Mein Auto! Die Heckscheibe. Kaputt. Eingeworfen. Diese Schweine, das waren wieder dieselben Burschen. Bestimmt. Wir sollten hinterherfahren. Das werdet ihr nicht tun. Wir werden die Polizei unterrichten. Die Namen der Handtaschenräuber haben sie ja. Es muss sich doch feststellen lassen, wo die Herrschaften in der letzten halben Stunde waren. Nicht traurig sein, Frau Kahn. Das war bestimmt das Werk der beiden Diebe. Die wollen sich rächen, weil sie geschnappt worden sind. Aber warum wollen sie immer mich schädigen? Vielleicht kennen sie einen der beiden Kerle. Das glaube ich nicht. Der mir die Tasche weggerissen hat, den kenne ich nicht. Und den anderen habe ich noch nicht zu sehen bekommen. Nun ist Frau Kam doppelt froh, dass sie Freunde gefunden hat. Herr Jeitz und Herr Becker erledigen alles Notwendige für sie und bringen dann Mutter und Tochter nach Hause. Inzwischen packen die Funkfüchse und Frau Becker tatkräftig mit an, um Garten, Terrasse und Küche der Gastgeber wieder in Ordnung zu bringen. Das Feuer muss versorgt werden, die letzten Lampions werden ausgepustet, die Fleischreste und das bisschen, was von den Nachspeisen übrig geblieben ist, wandern in den Kühlschrank. Das Geschirr passt gerade in die Spülmaschine, die rumpelnd ihre Arbeit beginnt. Am nächsten Morgen sind die Freunde in der Schule ein bisschen müde, aber auch dieser Vormittag geht zu Ende. Bohne und Michael schreiben den ganzen Morgen einen Aufsatz, deshalb muss das übliche Pausentreffen am Pavillon ausfallen. Dafür haben die Freunde nach dem Mittagessen Zeit füreinander. Funkfuchs 3 an alle Füchse, kommen! Fuchs 2 an Fuchs 3, was liegt an? Over. Fuchs 1 an Fuchs 3, höre dich gut, over. Fuchs 4 an Fuchs 3, guter Empfang, over. Fuchs 3 an alle Füchse, ich habe einen guten Plan, glaube ich. Auf dem Rückweg von der Penne habe ich beim Schnaufer-Club reingeschaut. Er ist hier der Einzige in der Gegend. Na und? Fuchs 3 an alle Füchse, würdest du bitte Funkdisziplin halten, Delfin? Also, ich ließ mir die Telefonnummer geben, rief später da an und meldete meinen Freund Dieter Becker als neues Mitglied an. Over. Fuchs 2 an Fuchs 3. Du bist ja gut. Wie finde ich denn das? Over. Fuchs 3 an alle Füchse. Entschuldige, aber es musste gehandelt werden. Mich kennen die Kerle leider schon und Bohne kann sich schneller retten als wir alle, wenn mal was passiert. Schließlich ist er im Sport unschlagbar. Um 4 Uhr beginnt das Training und Peter Fuchs und dieser Hubert, Mamas Liebling, sind auch da. Over. Fuchs 2 an alle Füchse. Einverstanden. Ihr müsst aber mitkommen, damit wir besser beobachten können. Over. Fuchs 1 an alle Füchse. Klar wie Kloßbrühe. Dann also auf die Stahlrisse. Wir treffen uns in 5 Minuten am Dorfplatz. Mit Handgucken natürlich. Bohne, womit fährst du? Over. Fuchs 2 an alle Füchse. Ich kann das Rad meiner Mutter benutzen, bis meines wieder okay ist. Bis gleich also. Cheerio. Also dann los mit der Operation. Bohne geht jetzt zu seiner Trainingsstunde im Schnaufer-Club. Wir verteilen uns dort drüben unter den Bäumen. Von dort aus können wir das Übungsgelände sehr gut beobachten. Eigentlich toll, so eine Möglichkeit, seinen Fahrstil zu verbessern. Gib auf dich Acht, Bohne. Keine Bange, ich melde mich, wenn mir was Spanisch vorkommt. Die Handgucke ist in der Satteltasche gut verstaut. Was soll schon schief gehen? Schließlich bin ich ordnungsgemäß angemeldet im Club. Gut, dass ich das Fernglas mitgenommen habe. Kommt Bohne schon auf den Platz. Stellt das Rad ab. Jemand kommt auf ihn zu. Das ist doch Mamas Liebling. Jetzt geht er mit Bohne in den alten Schuppen. Und da geht noch einer hinterher. Hey, das ist doch der Entenpeter. Das gefällt mir aber gar nicht. Der geht aber nicht in den Schuppen. Er geht zu Bohnes Rad. Macht die Satteltasche auf. Holt die Handgurke raus. Ach du Elend. Schnell die Handgurke her. Ersten Jockeys, denkst du, wir haben euch nur gesehen, was? Wir werden jetzt einen Freund durchs Mangel drehen. Ob er wieder heil rauskommt, wissen wir noch nicht. Over. Kommen, kommen. Fuchs 3 und Peter Fuchs. Nehmt euch in Acht. Die Polizei ist informiert. Sie wird in 10 Minuten hier sein. Kommen. Peter Fuchs und Rosenmann-Fuchs, dass ich nicht lache. Die Polizei holt euch was. Wir haben mit dem ganzen Quatsch nichts zu tun. Merkt euch das. Der saubere Bäcker hat uns auch noch angezeigt. Wer hier rumschnüffelt, dem haben wir gewaltig eins auf Nuss. Verstanden? Over. Fuchs 3 und Peter Fuchs, nehmt euch in Acht und lasst unseren Freund frei, sonst seid ihr dran wegen Freiheitsberaubung. Over. Claudia, Michael und Bömmel brauchen nicht lange, um einen Plan zur Befreiung von Bohne zu schmieden. Es wird auch höchste Zeit, dass sie eingreifen, denn Bohne sitzt bereits gefesselt auf einem wackeligen Stuhl. Eine dicke Beule an der Stirn schmerzt ihn ganz schön. Trotzdem brüllt er seine beiden Peiniger ununterbrochen lautstark an, um den Freunden den Weg zu ihm zu weisen. Er ist überzeugt, dass sie bereits auf der Suche nach ihm sind. Es ist eine strategische Meisterleistung, die Bömmel scheinbar plump, Peter und Hubert auf sich aufmerksam macht, während Michael Bohnes Fesseln durchschneidet. Beide können sich mit den oft geübten Judo-Griffen auf die Ganoven stürzen. So wendet sich das Blatt schnell. Die Freunde versammeln sich bei ihren Rädern und überlegen, wie es weitergehen soll. Also ich fasse zusammen. Passiert ist viel, erreicht ist nichts. Die Fronten sind allerdings jetzt geklärt. Sie kennen uns. Werden wir sie von der Siedlung fernhalten können? Aber die Polizei hat festgestellt, dass Bohnes Rad durch die Ente zu Matsch gefahren wurde und dass Peter der Handtaschendieb ist. Das wussten wir auch schon vor meinem Besuch eben. Der war also überflüssig und diese Beule auch. Ich glaube, sie respektieren uns jetzt und werden sich hüten, weitere Schandtaten in der Papageiensiedlung anzustellen. Meinst du? Aber die kaputte Heckscheibe bei... Psst! Sind sie nicht. Klaus muss sich geirrt haben. Der irrt sie nicht. Der hat genau gesehen, dass die in die Richtung gegangen sind. Was sollten es denn sonst sein? Die könnten höchstens im Wald in der alten Schutzhütte stecken. Dann lass uns zu Fuß gehen. Wir werden diese blöden Funkfüchse schon erwischen. Schlage vor, dass wir das Moped hier ein bisschen entführen. Die beiden werden lange danach suchen. Wir verstecken es weiter hinten, im Gebüsch. Verständigen die Polizei, dass wir wahrscheinlich die Kerle haben, die das Auto von Frau Kahn beschädigt haben, und fahren dann zurück. Richtig. Ich bin auch mit in Zug verabredet, wegen des Vortrags über Südkorea. Wartet mal. Schaut mal, was die Herren in der Satteltasche haben. Eine starke Schleuder und Stahlkugeln. Prima zum Fenster zertrümmern geeignet. Was können die bloß gegen Frau Kahm haben? Sie ist so hübsch und so sanft. Ja, süß. Das ist der Hund von Entzug. Goliath heißt er, weil... weil ich ihn so sehr liebe. Guten Tag. Kommt doch bitte in den Garten. Meine Mutter freut sich, euch zu sehen. Sie hat heute frei. Wir wollen doch gleich an die Arbeit gehen, wegen des Vortrags. Wohin rennt er denn jetzt? Er muss die Katze vom Nachbarn jagen. Die beiden sind gut befreundet, aber sie sehen immer aus wie Feinde. Guten Tag, liebe Funkfüchse. Ich habe auf den Tisch alle Fotos gelegt, die ich von Pusan und von anderen Ausflügen in die Umgebung habe. Auf einigen kann man sehr schön die Landschaft und den großen Fluss sehen. Hier gibt es auch ein Buch über das Land. Es ist in deutscher Sprache. Das braucht Michael nicht. Er weiß doch schon alles über unser Land. Das habe ich mir neulich nur schon angelesen. Ich wollte ein bisschen angeben. Das ist wirklich gut gelungen. Ich war ganz ehrfürchtig, weil du so umwerfend klug bist. Goliath! Wo ist der bloß? Er ist nie so lange weg. Goliath! Komm! Goliath! Goliath! Goliath! Goliath! Goliath! Hoffentlich ist nichts passiert. Er ist doch so klein. Fangt ihr nur an mit eurem Vortrag. Bömmel und ich sehen nach. Bohne kann sich an den Nachbargrundstücken umschauen. Mach ich. Goliath! Ich habe kein gutes Gefühl. Meinst du ein Auto? Ich weiß nicht. Lass uns dort entlang gehen. Ja. Bleib mal stehen. Hörst du nichts? Nein. Da war doch was. Vogelpiepen, der Wind, Kindergeschrei. Ja, ganz leise. Etwas winselt. Hier, hier, im Gulli. Das gibt's doch nicht. Wie sollte der Hund denn da reingekommen sein? Wie wohl? Bestimmt nicht freiwillig. Schnell, wir müssen den Deckel hochheben. Ja. Oh, ist der schwer. Oh. Pack doch mal mit an. Oh, mein Gott, da in der Brühe. Ich steig runter. Kannst du nicht. Lass mich, ich bin dünner. Aber sei vorsichtig, um Himmels Willen. Oh, fürchterlich, wie das hier stinkt. Ganz ruhig, kleiner Goliath. Ich komm schon und schnapp dich. Bömmel, er schwimmt wie ein Weltmeister in dieser Soße. Ich komme. Ganz ruhig, so. Soll ich dir entgegenkommen? Nee, nee. Hast du ihn? Ja, ist okay. Rutsch bloß nicht ab. Oh, diese Kerle, diese Mistigen. Oh, so, hier sind wir. Ein ehemals weißer Hund und ich. Mein T-Shirt war mal hellblau. Riechen tun wir aber beide gleich. Boah. So, ich putze Goliath mit meinem Taschentuch ein bisschen sauber. So, so ist fein, nicht? Oh, das waren diese beiden Kerle, das ist klar. Das glaube ich nicht. Kein Mensch schmeißt doch ein Tier in den Gulli. So, Jochen Jalz, das glaubst du nicht? Sicher hat Goliath den Deckel selbst hochgenommen, um ein erfrischendes Bad zu nehmen, ja? Hör mir zu, man sollte Mamas Liebling und diesen Entenpeter sofort auch da hineinschmeißen. Ihr habt ihn gefunden? Wo war er? Was ist mit ihm? Warum hat er diese schreckliche Farbe? Stellt euch vor, da haben Kinder anscheinend den Verschluss von einem Gulli abgemacht. Gulli ist so eine Öffnung, die nach unten führt, wo das Abwasser ist. Die haben da wohl gespielt und ein kleiner Hund ist hineingeplumpst. Delfin hat ihn rausgeholt. Er ist ganz in Ordnung. Ja, so war's. Der Deckel war einfach offen, ja. Claudia, komm mit ins Badezimmer. Du musst dich waschen. Ich gebe dir eine Bluse von mir. In Sock? Dort hinten steht eine Wanne mit Regenwasser. Das ist schön angewärmt von der Sonne. Du solltest Goliath darin waschen. Während Frau Kahm und Inzog beschäftigt sind, erzählt Bömmel, Michael und Bohne den wahren Sachverhalt. Allen ist klar, dass die Unternehmungen gegen die beiden Unglücksraben aus Fernost sehr ernste Formen annehmen. Da kommen Claudia und Frau Kahm aus dem Haus. Mensch, Claudia, siehst du toll aus. Das liegt an der schönen Seidenbluse aus Korea. Du bist vielleicht eine Wuchtbumme. Möchte bloß wissen, wie ein so hübsches Mädchen an einen so dämlichen Bruder kommt. Du kannst auch nicht alles wissen. Naja. Streitet ihr euch? Bitte nicht. Das ist unsere Art zu sagen, wie nett wir uns alle finden. Ist dieses wunderbare weiße Wollknäuel der kleine Hund, den man den Gulli gefallen war? Du bist wunderbar, Bömmel. Das finde ich auch. Und außerdem bin ich hungrig. Thank you. Hallo, Vater. Bist du da? Vater! Wieder auf Achse. Der Arme wird dauernd gerufen. Keine Botschaft für mich? Ach da. Die Reste von gestern Abend sind im Kühlschrank. Iss, was du magst, aber denk an die Waage. Vater. Das bedeutet Ananaspudding. Grillwürstchen. Hier ist Jochen Jeitz. Guten Tag. Hey du, wir wissen alles über dich. Jetzt hast du auch noch das Mofa geklaut. Das wirst uns büßen, du. Du spinnst wohl, mein Guter. Dein Mofa ist fast noch an der Stelle, an der ihr es hinterlassen habt. Da du gerade anrufst, ich weiß jetzt auch, wer den Hund in den Kanal geschmissen hat. Du kannst mir mal. Was interessiert uns dieser alberne kleine Köter? Sollst doch besser auf ihn aufpassen. Die werden sich schon noch wundern. Du wirst dich schon noch wundern, wenn du uns nicht in Ruhe lässt. Wir kennen dich und deine roten Haare genau. Und wenn du nicht in einer halben Stunde Meldung machst, wo's Mofa ist, sag ich nur, pass bloß auf. Ich bin im Club und warte. Funkfuchs 1 an alle Füchse, kommen! Fuchs 3 an Fuchs 1, ich höre dich gut, kommen! Fuchs 1 an Fuchs 3, Peter, Entenbesitzer, hat mich eben angerufen und mir gedroht, wegen des angeblich von uns geklauten Mofas. Er will mich kleinfalten. Außerdem hat er sich in seiner Wut verraten. Natürlich war das mit dem Hund. Und er und Herbert planen bestimmt auch eine neue Schandtat gegen die Kams. Das ist mir klar geworden. Was tun wir? Over. Fuchs 2 an alle Füchse, habe euer Gespräch gehört. Wir sollten uns treffen. Ich fürchte, Frau Kam ist wieder in Gefahr. Over. Fuchs 4 an alle Füchse. Ich werde mich um Inzo kümmern. Feststellen, wo ihre Mutter ist, wo das Auto steht und ob sie auf den Hund Acht gibt. Cheerio! Fuchs 1 an alle Füchse. Sehr gute Idee. Die Bande hat irgendeinen Groll auf Frau Kam. Weiß immer, wo sie sich aufhält. Mir gefällt das überhaupt nicht. Fuchs 4 an alle Füchse. Hab eben mit Inzo telefoniert. Ihre Mutter hat noch Dienst bis 9:30, ist mit dem Auto zur Klinik gefahren. Es steht auf dem Personalparkplatz. Ende. Fuchs 1 an alle Füchse. Dann also erneutes Eingreifen der Funkfüchse bei Einbruch der Dämmerung. Treffpunkt Dorfplatz, 21 Uhr. Klar? Fuchs 3 an alle Füchse. Sie werden den Käfer auf dem Parkplatz bewachen. Claudia bleibt für alle Fälle beim Zug. Mit der Handgurke kann sie im Notfall schnell Hilfe herbeirufen. Oder von dort aus telefonieren. Over. Fuchs 4 an alle Füchse. Wird gemacht. Over. Fuchs 2 an alle Füchse. Ist 21 Uhr nicht zu spät? Over. Fuchs 1 an alle Füchse, glaube ich nicht. Der Parkplatz ist von der Pförtnerloge aus gut einzusehen. Niemand wird riskieren, dort bei Tageslicht ein Auto zu beschädigen. Over. Die Funkfüchse fiebern dem Abend entgegen, an dem sie die beiden Bösewichter auf frischer Tat ertappen und der Polizei übergeben werden. Hoffentlich. Funkfuchs 4 an alle Füchse, kommen! Fuchs 1 an Fuchs 4, wir hören dich, Delfin. Was ist? Fuchs 4 an alle Füchse. Alles in Ordnung. Inzug und ich haben es sehr gemütlich. Ich habe ihr erzählt, dass ein Funkspiel stattfindet und dass sie sich nicht wundern soll, wenn ihr etwas merkwürdig vorkommt. Versteht ihr? Merkwürdig. Ihr wollt eine Keksschachtel bewachen, damit ihr nichts passiert. Habt ihr das verstanden? Keksschachtel. Over. Fuchs 3 an Fuchs 4, wir haben dich sehr gut verstanden. Die Keksschachtel steht im Mondschein am vermuteten Platz. Sie ist unversehrt. Over. Fuchs 2 und Fuchs 4, wir haben sie genau im Blickfeld, sind an drei verschiedenen Stellen postiert, haben untereinander guten Kontakt. Over. Fuchs 1 an alle Füchse, so ist es. Amüsiert euch, guten Mädchen. Delfin, melde dich sofort, wenn etwas los ist. Over. Natürlich ist Claudia noch rechtzeitig eingefallen, dass man Inzug auf keinen Fall beunruhigen darf. Die Jungen, die auf der Lauer liegen, langweilen sich sehr. Denn zunächst passiert nichts. Michael macht seinen Freunden ein Geständnis. Er hat den Hauptwachtmeister informiert, dass heute Abend sicher wieder ein Überfall auf Frau Kam oder auf ihren Besitz geplant ist. Und der hat versprochen, nach Dienstschluss auf dem Parkplatz des Krankenhauses einmal nach dem Rechten zu sehen. Bömmel und Bohne finden dieses Vorgehen sehr gewagt. Was ist, wenn nichts geschieht? Doch dann geht alles sehr schnell. Fuchs 3 und Fuchs 1 und 2. Und die Ente führt auf den Hauptparkplatz. Wird gestoppt. Zwei Burschen steigen aus. Sie gehen in deine Richtung, Bömmel. Fuchs 2 an Fuchs 1 und 3. Nein, sie schleichen dicht bei mir vorbei, beschreiben einen Bogen. Jetzt bewegen Sie sich in Richtung auf den Personalparkplatz zu. Achtung, Bömmel, over. Fuchs 1 an alle Füchse. Äußerste Vorsicht. Delfin, hörst du mich? Ich habe eben wieder eingeschaltet und höre dich. Over. Fuchs 1 an Fuchs 4. Bleib auf Empfang, falls du für uns telefonieren musst. Over. Fuchs 1 an Fuchs 2 und 3. Ich muss jetzt ruhig sein. Sie sind ganz nah. Over. Da ist das Kisten von der Frau. Jetzt schnell ran an der Arbeit und dann nix wie weg. Vielleicht wird dir dann die Lust vergehen, brave Krankenpfleger anzuschwärzen, nur weil sie ein bisschen Geld mitgenommen haben. Die Alte, der das gehörte, brauchte das doch sowieso nicht mehr. Na, du bist gut. Gib mal das Mäster, ich mach dir schon. Halt, halt! Fuchs 1 an Fuchs 2 und 3, herkommen, schnell! Ich schneide beim Käfer die Reifen durch, mach die Ente fahruntüchtig, schnell! Es entsteht ein großes Getümmel. Bömmel schreit Claudia durch die Handgurke zu, dass sie die Polizei rufen soll. Und Peter und Herbert stürzen sich mit Wutgeschrei auf die drei Freunde. Halt! Bleiben Sie stehen und lassen Sie sofort die Jungen los! Sie werden jetzt hier ganz ruhig stehen bleiben, bis meine Kollegen kommen, die wir jetzt gleich herbei telefonieren werden. Nicht nötig, Herr Hauptwachtmeister. Das hat meine Schwester schon besorgt. Wieso denn das? Sie sitzt mit der Handgurke zu Hause und hat uns gehört. Ha, sehr gut. Sie kenne ich doch von meinem Besuch im Schnauferclub. Was ist mit meinem Auto? Man hat mir gesagt... Michael, Bohne, Bömmel, ihr seid hier? Herbert, Sie? Haben Sie vielleicht etwas mit diesen Dingen zu tun? Hätten Sie mich damals nicht bei der Krankenhausleitung gemeldet, dann hätte ich meine Arbeitsstelle noch. Aber ich habe Sie damals so gebeten, der alten Frau das Geld wiederzugeben und so etwas nie wieder zu tun. Sie haben mich nur ausgelacht und das Geld behalten. Das musste ich doch melden. Na, junge Frau, nun ist der Spuk ja wohl vorbei. Dieser Herr hier wird dem Richter vorgeführt werden. Der Richter wird auch Sie anhören. Einen Reifen Ihres Kiefers haben die Herren schon zerstört. Sie werden wohl zu Fuß nach Hause gehen müssen. Darf ich um Ihre Personalien bitten? Warten Sie, ich gebe Ihnen meinen Ausweis. Ich heiße Frau Kamm. Dankeschön. Fuchs 4 an alle Füchse. Würdet ihr euch vielleicht mal bequemen, mir zu sagen, wie die Situation ist? Hat man euch ordentlich verkloppt und ist Michaels Brille schon wieder kaputt? Oder hat mein Bruder eine neue Beule? Over. Fuchs 4, du solltest uns bewundern, statt über uns zu lachen. Sage Inzog, dass der Spuk zu Ende ist. Wie der Hauptwachtmeister ebenso richtig sagte. Wir bringen Frau Kahm jetzt zurück, erzählen schnell, wie das Unternehmen ablief. Dann müssen wir in unsere eigenen Häuslichkeiten zurückkehren. Dann ist es gleich 22 Uhr, Zapfenstreich. Ja, kommt denn niemand auf den Gedanken, dass wir mit den ehemaligen Unglücksrammen aus Fernost morgen ein großes Fest bei Luigi feiern müssen? Feigen als mit grünem Pfeffer.